Dir ist Scheiße passiert. Mir? Weißt du, Kleiner, das ist zwar Scheiße, aber das kommt eben vor. Es gibt zwar die Therapien, die Analysen, die Selbsthilfegruppen, aber weißt du, worauf das alles hinausläuft? Everybody needs a little time away. Aber weißt du, worauf das alles hinausläuft?